Erst danach sah ich eine offene Tür im Himmel. Eine laute Stimme sprach zu mir. Sie sagte, komm herauf. Ich zeige dir die Zukunft. Zweiter dann war ich im Geist. Ich sah einen Thron im Himmel. Jemand saß auf dem Thron. Dritter die Person sah aus wie helle, wertvolle Steine. Ein grüner Regenbogen war um den Thron. Vierter um den Thron waren 24 andere Throne. Dort saßen 24 Älteste in weißer Kleidung. Sie hatten goldene Kronen. Fünften Blitze und lauter Donner kamen vom Thron. Vor dem Thron brannten 7 Feuer. Das sind die 7 Geister von Gott. Sechster vor dem Thron war ein Meer aus Glas. Es war klar wie Kristall. 4 Tiere mit vielen Augen waren am Thron. Siebter das erste Tier war wie ein Löwe. Das zweite war wie ein Stier. Das dritte hatte ein Menschengesicht. Das vierte war wie ein Adler. Achter die Tiere hatten 6 Flügel und viele Augen. Sie rufen immer, heilig ist Gott. Er war da, er ist da und er kommt. Neunter die Tiere geben Gott auf dem Thron Ehre. Sie danken ihm. Er lebt für immer. Zehnter die 24 Ältesten knien vor Gott. Sie legen ihre Kronen vor den Thron. Sie beten Gott an. Elfter sie sagen, Herr, du bist würdig. Du bekommst Ehre und Macht. Du hast alles gemacht. Alles lebt durch deinen Willen.